Ich erfinde das alles nur, doch hör mir zu, ich will's dir erklären. Ich sehe hilflos den Taten der Brüder zu, bin machtlos und kann mich nicht wehren. Ich spiel am Bummel und dann rufe ich mein Dauert an, doch nicht mehr gilt es, einfach verschwunden und weg. Candice, hör jetzt auf, das ist doch absurd. Sie glaubt mir nicht, egal was ich auch tu. Ich hab verrecht, doch ich kann verstehen, dass es komisch klingt, gehe ich gern zu. Ich seh ein paar Mal und dann rufe ich mal sofort an. Möchtest du hier, ist der Platz einfach verschwunden, perfekt.